Das Jahr war 1516 schon, der Wind zog durch das Tor. Die Mauern ragten stolz und grau am Neusser Rhein empor. Da kam ein Bursch aus fernem Land, sein Klang war weich und fremd. Er trug nicht mehr als einen Beutel und ein schlichtes Hemd. Man nannte ihn nur Matzis dort, er half, wo Not auch war, verlangte Er trug das Holz, erschöpfte Wasser frisch und kühl vom Stein. Zwei fleißige, geschickte Hände, doch träumend schien sein Sein. Er flickte Dächer, mähte Gras, trug Säcke schwer und dicht. Ein stiller Mann mit warmem Lächeln und Sehnsucht im Gesicht. Die Kinder mochten ihn gar sehr, im Dorf war er beliebt, doch blieb er stets ein Wanderer. Schatten ziehen. Doch wenn die Abendglocke klang, stieg er den Hügel hinauf und über Neuss nahm leise dann das Unheil seinen Lauf. Hörst du den Wolf im Mondenschein? Hörst du sein Heulen kalt und rein? Gelbe Augen in der Nacht, wenn das Tier im Mensch erwacht. Hörst du den Wolf vom Neusser Tor? Die Nacht blieb still, er Wenn dann die Silberscheibe rund hoch überm Himmel stand, erklang ein Heulen schneidend schrill weit übers flache Land. Es klang nach Schmerz, es klang nach Wut, nach Qual aus Menschenbrust. Die Hunde jaulten voller Furcht, dem Unheil wohlbewusst. Die Ziegen flohen aus dem Pferd, die Schafe blöckten wild. Am Waldrand stand auf zwei Beinen noch ein schaurig dunkles Bild. Drei Kinder schlichen heimlich fort, dem Mondschein hinterher. Sie sahen Matthias im Gebüsch, sein Atem ging so schwer. Er hielt den Kopf, er krümmte sich, ein Knurren dumpf und hohl, als ob ein schwarzer wilder Geist aus seinem Leibe quoll. Sein Schatten wuchs, der Rücken bog, die Finger wurden krall. Im Silberlicht brach Fell hervor, aus Haut und Hand zugleich. Die Augen gelb, der Blick noch klug, doch ohne Menschlichkeit. Den braven Bursch aus fernem Land verschlang die Dunkelheit. Hörst du den Wolf im Mondenschein? Hörst du sein Heulen kalt und rein? Gelbe Augen in der Nacht, wenn das Tier im Mensch erwacht. Hörst du den Wolf vom Neusser Tor? Die Nacht bebt still, er tritt hervor. Wer Mensch noch war, ist nun verloren. Der Wolf von Neuss ist neu geboren. Zwei Herzen in der Brust. Er jagte Angst, doch niemals Tod, nur seiner Qual bewusst. Die Stadt, sie schmiedete im Dunkeln einen klugen, mutigen Plan. Kein Eisen und kein Feuerbrand griff diesen Wolf je an. Die Kinder legten Fährten aus, ganz leise in der Nacht, und haben ihn mit sanfter List zur Scheune dann gebracht. Hörst du den Wolf im Mondenschein? Hörst du sein Heulen kalt und rein? Gelbe Augen in der Nacht, wenn das Tier im Mensch erwacht. Hörst du den Wolf vom Neusser Tor? Die Nacht bebt still, er tritt hervor. Wer Mensch noch war, ist nun verloren. Der Wolf von Neuss ist neu geboren. Ein Sprung, ein Sturz, die Falle schlug, der Morgen graute sacht. Doch lag darin kein Ungeheuer, kein Dämon aus der Nacht. Dort lag der junge Matthias nur, scheint sein Herz erneu gespürt. Vielleicht war's auch der Kindermut in dieser dunklen Zeit, der selbst die tiefste Finsternis vom Menschenherz befreit. Er packte still sein Bündel ein und zog ins Weite fort. Man munkelt nur in Neuss davon, doch kennt kein Mensch den Ort. Der Wind streicht durch die Mauern noch, der Mond scheint hell und weiß, doch kein Geholz zerreißt die Nacht im alten Städtchen Neuss. Kind, merk dir gut, was Mut vermag, wenn man zusammensteht.